make it this way, cause would you mind me dancing along? And if you come to pick me up, we'll pour a glass and fill the cup. Do you mind if I die in your arms? Do you mind if I die in your arms? Somewhere, someone. Herzlich willkommen zum Sunday Service mit neuer Musik, abseitigem Zeugs und einigermaßen obskurer Auswahl, wie immer natürlich hier an dieser Stelle. Eben gerade ging es los mit Connie Ox, einem wirklich sehr, sehr guten Singer-Songwriter, der in Berlin seine Zelte aufgeschlagen hat. Von seinem neuesten Album Black Happy gab es den Herzensbrecher Die in Your Arms. Kurzer Track, simpel gestrickt, aber mit der vollen Breitseite sozusagen. Ich habe noch nicht alles ausgepackt, aber auf jeden Fall gibt es heute Musik von Major Lazer. Die Dutch Uncles sind dabei, Nicole Willis and the Soul Investigators, The Thermals sind mit am Start, sowie Ritornell, einem Projekt aus Wien. Aber erstmal hier mit Musik aus Afrika, / London, mit der Owini Sigoma Band. Hier der Track Sunken Wrecks. To die later, Die Owenee Sigoma Band mit Mitgliedern aus Nairobi und aus London. Das heißt, der Afrobeat trifft hier auf Elektronika und auch manchmal so ein bisschen Minimal Techno. Das Ganze von dem Album Power Punch. Wirklich eine sehr, sehr gute Platte, muss ich sagen. Zweites Album von diesem Kollaborationsprojekt und wir hörten den Track Sunken Wrecks. Wir bleiben musikalisch in Afrika, gehen nach Südafrika und daher kommen Dear Reader. Die sind weniger im Afrobeat, sondern mehr im Indie-Pop. Zu Hause mit Rivonia gerade eine neue Platte aufgenommen, die mir ein bisschen zu gemächlich klingt, aber davon trotzdem nochmal ein Track für euch und der heißt Back from the Dead. Find the will to fight again. Try never to find a friend in the fear that holds me way. Rise above it all with ease. Don't you know it all comes easily with the confidence of a younger me? I never thought that I'd be someone who prefers the clouds to the warmth of the sun, the chill of the autumn, the silence indoors, whose eyes are barred windows and smiles are rivers. I never thought that I'd come undone by a weight that won't wane, that I'd be overcome. No, I never dreamed. The Dead, das waren Dear Reader. die Band um die Sängerin Cherilyn McNeil, der Track vom neuesten Album Rivonia. Und ganz ehrlich, das hätte jetzt nicht aus Südafrika kommen müssen, sondern auch, ich weiß nicht, aus Skandinavien, Island, England, sonst irgendwie. Der Indie-Pop ist inzwischen zumindest, was den Stil betrifft, auch schon ziemlich globalisiert worden. Eigentlich schade, weil ich immer finde, wenn eine Band nach einem bestimmten Land oder nach einer bestimmten Ecke klingt, so typischer Neuseeland-Sound damals in den 80ern zum Beispiel oder was auch immer das gab, SST-Bands in den USA damals, das waren wirklich immer Aushängeschilder. Inzwischen ist das doch relativ rar geworden in dieser Richtung. Die nächste Band, The Computers, kommen aus Exeter und machen Musik Richtung, weiß ich nicht, Rock'n'Roll, bisschen Punk, bisschen Soul dabei. Love Triangles, Hate Squares heißt ihr neuestes Album, das heißt, sie haben aufgepasst im Matheunterricht, als es um die Geometrie ging. Hier kommen sie mit Disco Sucks. Disco Sucks, ja, irgendwie haben sie ja recht, The Computers waren das. Ich finde diesen Bandnamen total bescheuert, weil man sich nicht vorstellen kann eigentlich, was sich hinter musikalisch hinter so einer Band verbirgt. Das könnte auch Elektronik sein oder ich weiß irgendwie was. Ja, The Computers, egal, Love Triangles, Hate Squares, zweites Werk und ja, da sind einige nette Songs drauf, manchmal mit ein bisschen Klavier. Klängen, wie sie an Chuck Berry erinnern, nicht gerade bei dem Track gerade eben, aber einige andere Tracks schon drauf, die dann ein bisschen oldschool rock'n'rolliger klingen. Oldschool, das sind auch Come, die Band um Thalia Zedek und Chris Brocker hat vor 21 Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht, 1111, und das wurde letzte Woche wieder veröffentlicht, war auch Platte der Woche hier beim Sunday Service. Davon nochmal hier der Track Off to One Side, hier kommen Come. als Thalia Zedek, ehemals Mitglied bei der Band Lifeskull, zusammen mit Chris Brocker, der damals gerade bei Codeine als Schlagzeuger ausstieg, Anfang der 90er Jahre als Come ihr Debütalbum 1111 veröffentlichten, hielt zumindest die Welt der Musikkritiker den Atem an. Denn diese düstere Stimmung in Zedeks Gesang und die rohe Energie von Chris Brockers Gitarrensound hatte man bis dahin noch nicht so gehört. 1111, sicherlich nicht das beste Album von Come, aber damals die Blaupause für viele andere Bands des Indie-Rocks und wurde von der Presse damals zu Recht abgefeiert. Nach 4 Alben und ungefähr 10 Jahren lösten Come sich auf. Und nun 21 Jahren wurde gerade eben das Debütalbum 1111 wieder veröffentlicht. Davon war der Track zu hören mit dem Titel Off to One Side. Ging erstmal ein bisschen langsam schleppend los, bevor dann wirklich Gitarre und Gesang einsetzen und der Song großartig an Fahrt aufnimmt. Das Ganze, wie gesagt, letzte Woche ihr Album der Woche von Come 1111. John Roberts ist ein Musiker, der hat mit Glass Aids vor, ich schätze mal so 2 Jahren, eine wunderschöne Platte rausgebracht. Elektronik, warm, hausig, mit vielen, weiß ich nicht, auch analogen Instrumenten mit dabei. Und jetzt gibt es den Nachfolger Fences. Ist nicht ganz so gelungen, wie ich finde, weil er sich so ein bisschen verkopft an die Songs ranmacht. Der Flow fehlt ein bisschen, hat hier und da ein paar Ecken und Kanten eingebaut und das ist nicht wirklich förderlich für die Songs von John Roberts. Hier zu hören der Track Palace. Thank you. John Roberts mit dem Track Palace. Der Track ist ein bisschen, als wenn Kieran Hepton von Fortet mehr so Richtung House-Richtung gehen würde. Einer der wirklich guten, wenigen guten Tracks auf dem neuesten Album von John Roberts. Wie gesagt, sein vorheriges Werk Glass Aids war um einiges besser. Ich meine, der Track gerade eben war schon großartig, aber wenn man das vorherige Album kennt, da waren nur solche großartigen Songs drauf. Da vermisst man doch schon so einiges bei diesem neuesten Werk. Vielleicht trotzdem mal reinhören für alle John Roberts-Fans. Natürlich auf jeden Fall Pflicht und für die Leute von Dial, die auf Dial Records stehen, natürlich auch, denn eben dort bei diesem kleinen Hamburger Label ist diese Platte erschienen. Piano Interrupted, das sind vier Leute, eigentlich angefangen damals so als Studioprojekt nur zu zweit mit Piano und Computermodulation der Sounds, die daraus kommen, inzwischen ergänzt worden durch Cello und Percussion-Spielern und die haben eine Platte rausgebracht, 2x4 heißt diese, davon der Track Son of Pi. Thank you. can you go? Still can't believe you left me when I told you go. Please don't tell me that you told me so. Yum, mighty poor, mighty yum, mighty poor, mighty yum. Das war So-Called, der sogenannte, das ist Josh Dolgin aus Kanada, aus Montreal, glaube ich, kommt er. Und macht Musik zwischen allen Stühlen, hat ein bisschen Rap-Einflüsse dabei, ein bisschen Jiddisches ist zu hören hier und da und ja, von allen ein bisschen. Seine neueste Platte Sleepover ist sehr abwechslungsreich, da drauf sind 17 Tracks, okay, eigentlich nur 11, weil da sind nochmal ein paar Remixe hinten dran gehängt. Aber auf diesen 11 hat er im Prinzip auf jeden Song andere Gastmusikerinnen und Gastmusiker dabei, die dem Ganzen die richtige Würze geben. Eine ziemlich ungewöhnliche, aber auch eine ziemlich spannende Platte. So-Called hier mit Sleepover. Track hieß Told Me So. Auch das nächste Projekt ist so ein, sag mal, nicht Multikulti, aber viele Köche helfen beim Brei umrühren. Es geht um natürlich Major Lazer, dem Projekt von Wesley Pence alias Diplo, der auch, glaube ich, ziemlich viele Leute hier eingeladen hat, mitzuwirken beim neuesten Album Free the Universe. Bei diesem Track hier, Wind Up, hört man zum Beispiel Elephant Man und Opel. Danger laser. Like a handlebar, beat it like the CPR. Bounce it like a space bar. Grab it like a handlebar, beat it like the CPR. Rewind it like the CPR. Major Lazer, every girl find a man go wind up on. Every girl find a man go wind up on. Grabbing your seat and give me wind up on, pan, pan. Every girl find a man go wind up on. Every girl find a man go wind up on. Grabbing your seat and give me wind up on. Grabbing your seat and give me wind up. Give me wind up. Give me wind up. Give me wind up. Give me wind up. Give me wind up. Give me wind up. Give me wind up. Give me wind up. Give me wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Wind up. Major Lazer hörten wir mit ihrem Wind-Up, der Track vom Album Free the Universe, zweites Album von Major Lazer, hinter dem sich Diplo-Wesley Pence aus, ich glaube Baltimore kommt er, verbirgt. Vom Elektro, Dancehall und Dub-Sound geht's nun beim Sunday Service weiter mit klassischem Indie-Pop aus New York City mit den Beach Fossils von ihrem Album Clash the Truth, hier der Track Taking Off. We'll be right back. Das waren die Beach Fossils aus New York von ihrem Album Clash the Truth hier der Track zu hören gewesen. Taking Off, die Beach Fossils, ja so ein Nebenprojekt von einigen Leuten, die auch ansonsten bei Dive mitmachen. Und wenn man nach den Musikhauptstädten fragt, dann ist es natürlich immer relativ eindeutig. In England sind das London, manchmal auch Glasgow, ganz selten auch mal Manchester, das war mal in den 90er Jahren so. In den USA sieht es schon schwerer aus, klar, New York steht da ganz weit vorne, aber natürlich auch irgendwie L.A. und San Francisco und nicht vergessen auch natürlich Portland. Aus Portland kommen die Thermals und die haben gerade eben mit Desperate Ground auch eine neue Platte veröffentlicht. Der nächste Track hier von ihnen heißt Born to Kill und geht knapp unter 2 Minuten. I was born to kill. Das waren die Thermals und deren Problem ist, finde ich, dass sie eigentlich immer ein bisschen zu gleich klingen. Und wenn sie versuchen, anders zu klingen, dann wird es nicht wirklich besser. Und wenn man sich das erste Album von ihnen anhört, More Parts Per Million hieß es, glaube ich, das ist einfach absolut großartig und an dieses Werk werden sie nie wieder rankommen. Am besten also keine Platten mehr machen und dadurch dann irgendwie auch legendär werden, wie das so einige andere Bands gemacht haben. Mal mit die Valentine zum Beispiel, ne? Auch nur 2, 3 Platten aufgenommen, 2 eigentlich nur und dann war auch Schicht im Schacht sozusagen. Okay, die neue Platte dann 20 Jahre später, das ist dann irgendwann auch legitim natürlich. Wo wir gerade bei Hauptstädten der Musik waren und wir hatten gerade Manchester mal kurz angedacht. Aus Manchester kommen die Dutch Uncles, also nicht irgendwie aus Holland, obwohl sie Dutch Uncles heißen, sondern, ja, wie gesagt, Manchester. Und Out of Touch in the Wild heißt ihre aktuelle Platte, die so ein bisschen weniger poppig klingen wie früher, eher so ein bisschen nach Field Music, also verkopfter vielleicht, was aber der Band nicht schlecht steht. Hier kommt ihr Track God Boy. Something practical. Das waren die Dutch Uncles und die klingen so gar nicht nach Manchester, gar nicht nach New Order oder die Smith oder andere Bands, die man aus dieser Ecke kennt. Natürlich den ganzen Rave-Kram am Anfang der 90er nichts vergessen. Nein, die machen irgendwie schon ziemlich zeitlose Musik, ein bisschen Field-Music vielleicht, Touch dabei, ein bisschen XTC vielleicht. Andy Partridge hat damals auch so ein bisschen so geklungen in die Richtung. Auf jeden Fall gut gemacht, Godboy, der Track gerade eben von ihrem neuesten Album Out of Touch in the Wild, die Dutch Uncles. Lubomir Melnik ist ein ukrainischer Komponist und Pianist, der irgendwie ausgegraben wurde von so ein paar Leuten aus Berlin. Peter Broderick und hier Nils Frahm gehört dazu. Die haben seine Platte aufgenommen, produziert, die jetzt gerade erschienen ist. Corollaries heißt diese. Und der Track, den wir hören, Pockets of Light, der ist 19 Minuten lang. Das heißt, ich würde irgendwann mal ausblenden, wenn so die Stunde hier mehr oder weniger voll ist.